Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen zum Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich freue mich. Guten Tag. Bevor wir anfangen, eine wichtige Durchsage unseres Produzenten Götz. Ich habe mal auf unser Konto geguckt und ich dachte mir so, boah, wie geil wäre das denn, wenn jeder von euch, die uns regelmäßig hören und die Spaß daran haben, uns zu hören, uns einmal im Jahr einen Fünfer überweisen würde. Wozu würde das führen? Das würde dazu führen, dass wir dem Cassie neben seiner kleinen Aufwandsentschädigung mal ein Honorar zahlen könnten. Aha. Und dass wir beide, Holgi, du und ich, uns sowas so wie einen Mindestlohn auszahlen könnten für die Arbeit, das heißt, die wir hier reinstecken. Das heißt, wir würden ständig unser privates Vermögen hier versenden. Genau. Ich könnte vielleicht sogar mit dem Auto mal herkommen und könnte ein 9-Euro-Ticket stecken lassen. Ne? Ja, also ja, stimmt, sonst kommst du ja auch mit dem Smart. Ja. Genau. Aber ja. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an all diejenigen, die uns schon unterstützen, also regelmäßig oder einmalig, weil ohne euch würde das mal gar nicht gehen. Thema heute: E-Fuels. Andreas ist nämlich E-Fuel gefahren. Ja, erzähl mal, du siehst mich schmunzeln und du denkst, E-Fuels gibt's gar nicht. Hier steht doch, natürlich gibt's das, aber es gibt halt sehr viele Dinge, die. Ja, aber nee, erzähl mal. Also, bevor wir da mit anfangen, Holger, was ist denn E-Fuel deiner Meinung nach? E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die unter Zuhilfenahme von Strom hergestellt werden. Oh, du bist gut informiert. Ja, ich bin gut informiert. Darum schmunzle ich auch immer so, wenn jemand über E-Fuels redet. Ah, okay. Denn die Öffentlichkeit, die ja jetzt in den letzten Tagen sehr viel über E-Fuel in der Zeitung gelesen hat, die denkt ja, aber wieso denn? Wir haben doch schon E10, da ist doch auch schon E-Fuel drin. Ne? Also irgend so ein Bio-Zeug. Ne? Ja. Ist ja Bio-Kraftstoff, ist es ja wohl. Oder Methanol, ne? Ja. Denken alle. Nicht? Aber E-Fuel ist eigentlich was ganz anderes. E auf Deutsch impliziert ja schon, wie du sehr richtig sagst, dass der Grundstoff mit Strom hergestellt wird. Und zwar idealerweise mit Überschussstrom. Ja? Den ist ja im Moment, ja, du lachst schon wieder. Ja, ja, natürlich. Es ist aber tatsächlich so, dass der Ausbau der alternativen Stromerzeugung in extremen Momenten tatsächlich schon so weit gediehen ist, dass die Netzbetreiber abschalten müssen. Ja, also wenn jetzt ein sonniger Sonntagvormittag ist, an dem es auch noch ein bisschen windet, dann gibt es so viel PV-Strom, Photovoltaikstrom und Windenergiestrom, dass die Netze das nicht aufnehmen können und da müssen dann die Windgeneratoren bzw. die Solarpanels abgeschaltet werden. Jupp. Was ja schade ist. Ja, wir wissen ja, elektrischer Strom ist stark nachgefragt und auch sehr teuer. Und wenn man den schon produziert, wäre es ja schön, wenn man ihn entweder verbraucht oder wenigstens speichern könnte für später, wenn es mal wieder windstill und dunkel ist. Das ist das große Hauptproblem bei der ganzen alternativen Stromerzeugung. Man kann den Strom nur ganz, ganz schlecht speichern. Interessanterweise ist es gar nicht so schwer, diesen Strom zu speichern, wenn man den im Netz speichern würde. Dazu müsste das Netz aber umkonfiguriert werden. Das müsste einfach smart werden. Genau, und zwar europaweit. Also wir haben solche interessanten Lastverteilungen über das komplette europäische Stromnetz, dass da, wo wenig Strom im Netz ist, also es ist meistens an einem Ort wenig Strom und am anderen Ort viel. Ja. Wenn man das ausgleichen würde, würde das Netz selber die Stromspeicherung übernehmen. Das ist neulich eine sehr schöne Berechnung. Es war wirklich, wirklich faszinierend. Das ist im Moment aber eben alles noch Theorie. Diese Smart Grids bedingen erstens Regeländerungen, natürlich auch Hardwareänderungen, also die Smart Meter, die sind, da geht's jetzt nicht um in der Wohnung, sondern nein, da geht's tatsächlich um das Netz. Aber du brauchst ja, um das Netz intelligent zu machen, brauchst du eben die entsprechende Hardware. Sonst funktioniert's ja nicht. Ist einfach dann zu dumm. Ist ja nur an aus. Wie gesagt, es geht nicht um die Haushalte, sondern es geht um die starke Verbindung. Aber die Summe aller Haushalte bilden das Netz. Nee, an der Stelle nicht. Die Speicherung ist nicht im Haushaltsstrom, sondern die Speicherung ist tatsächlich in den Starkstromnetzen, in den großen europaweiten Verbundnetzen. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, es ist eine virtuelle Speicherung. Genau. Es ist nicht ein Akku. Das Netz wird nicht zum Akku. Das ist richtig. Ja, es ist einfach nur ausgeglichen voll, nennen wir es mal so. Europaweit ausgeglichen voll und nicht hier ein bisschen voller, da ein bisschen leerer, sondern es ist immer genug Strom da, der kommt halt immer nur von irgendwo anders her. Okay. Da stehen ganz andere, ne, da gibt es auch noch nationale Interessen, also die Spanier und die Franzosen, die kriegen ja nicht mal eine Pipeline über die Pyrenäen gebaut und so was. Also wie du sagtest, da braucht es Regeländerungen und aber die kommen ja. Also die kommen auf jeden Fall. Ja, das fällt uns früher oder später, fällt uns das so sehr auf die Füße, dass wir nach Regeländerungen. Dann kommen die von einem Tag auf den anderen. Dann wir nach Schreien. Ja. Damit schweifen wir natürlich jetzt ein bisschen ab. Ja. Wir waren ja eben bei E-Fuels und die Speicherproblematik. Wenn man jetzt die vorhin erwähnten Überschussstrommengen benutzen könnte, was zum Teil auch tatsächlich schon passiert, und Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt mit Hilfe des Stromes, dann kann man den Sauerstoff in die Atmosphäre abpfeifen lassen und den Wasserstoff mit recyceltem CO2 aus der Luft. Recyceltes CO2. Also aus der Luft zurückgewonnenes CO2 karbonisieren, entsteht Methan. Ja, also Öko-Bio-E-Erdgas, wenn man so will. Das kann man entweder in die leeren Pipelines einspeisen, die der Zarewitscher leer werden lässt gerade. Oder man kann sie als Basis benutzen, um daraus Flüssigkraftstoffe zu machen. Ja, damit sind wir beim E-Fuel. Das passiert auch schon in, naja, sagen wir mal, größerem Maßstab, nicht in homöopathischen Mengen, aber auch nicht in Riesenmengen. Also gemessen daran, wie viel Sprit wir verbrauchen, sind das homöopathische Mengen. Dann sind es homöopathische Mengen, das stimmt. Aber es gibt tatsächlich Firmen, die das schon herstellen. Und ich hatte letztens Gelegenheit, mit so einer Firma in Kontakt zu kommen. Die hat nämlich so ein paar Fässer gespendet, so 200 Liter Fässer mit E-Fuel. Zum Zwecke einer Demonstrationsfahrt für Mitglieder des Deutschen Bundestags, weil das Thema eben gerade aktuell ist und der Informationsstand bei den MdBs, ich glaube, da fällt eben nur erschütternd ein. Ne? Die sind also nicht so richtig auf der Höhe der Zeit. Dieses E-Fuel, was da in den Fässern schwappte, war eigentlich gedacht, um Motorsportveranstaltungen zu befeuern. Weil viele Motorsportveranstaltungen wären gar nicht mehr genehmigungsfähig, wenn der Veranstalter nicht nachweisen könnte, dass der Sprit, der da verbrannt wird bei den Rennfahrzeugen, eben CO2-neutral verbrennt. Und das oder zumindest CO2-arm dann in der Summe. Oder? Naja, gut, also da kann man jetzt natürlich Erbsen zählen. Nee, ich meine, also müssen die 100% CO2-neutral erzeugten Sprit verbrennen oder müssen die einen bestimmten CO2-Grenzwert unterschreiten? Sowohl als auch. Sie beimischen können. Hängt vom Reglement ab und von den Genehmigungsbehörden. Ja. Nicht? Also man kann davon ausgehen, rein theoretisch jedenfalls, wäre es möglich, CO2-neutral unterwegs zu sein. CO2-neutral, nicht schadstofffrei. Geht eh nicht, weil wird was verbrannt. Es wird was verbrannt. Allerdings sind E-Fuels ja auch so eine Synthesekraftstoffe, die erstmal chemisch viel, viel reiner sind als das, was aus Erdöl raffiniert wird. Mhm. Und deswegen sind die Rohabgasqualitäten schon mal viel besser. Mhm. Sowieso, auch wenn man die dann nicht noch nachträglich mit Katalysatoren reinigt. So, dieses Zeug, wie gesagt, stand dann mit 200 Liter fast da. Da wurde eine Pumpe angesetzt und dann mit der Hand quietsch, quietsch, quietsch ab in den Tank. Wie früher. Ja. Früher Mofa. Wie früher Mofa, genau. Und mein Auto, was ich da hatte, war mein alter Volvo, 380.000 Kilometer auf der Uhr, 30 Jahre alt. Ja. Der wurde damit geflutet und dann fuhren wir los. Und dann nahmen die Bundestagsabgeordneten darin Platz und stellten natürlich die üblichen Fragen. Was? Wie alt ist der? Donnerwetter. Und 380.000? Der wievielte Motor ist es denn? Das ist ein Volvo, das ist natürlich der erste. Und dann fuhr man, also ein Stück Autobahn, ein Stück Stadtverkehr, fuhr seidenweich, gefühlt. Man denkt ja immer, wenn man irgend so ein Weltraumsprit tankt, der fährt besser. Mhm. Ja, klar. Ja. Und er fuhr, so funktioniert das ja auch mit den teureren Sprit an der Tank. Genau. Ja, der ist viel besser. Man merkt man auch sofort. Merkt man sofort. Viel bessere Response. Ne? Na gut, also jedenfalls, er fuhr wirklich super. Also völlig genauso wie sonst auch eigentlich. Ja. Gefühlt sprang er ein bisschen spontaner an, aber das mag wirklich eine Einbildung sein. Also man sieht, es geht völlig problemlos. Man kann mit dem Zeug fahren, wenn man es denn hat. Verschleiß und so, also wie wirkt sich das auf den Motor aus? Also weil die Motoren sind ja für ganz andere Kraftstoffe ausgelegt. Naja, der Motor, der da drin ist, ist wie gesagt ein sehr, sehr altes Auto, der war eben noch, der war auch schon für bleifreien Sprit ausgelegt, weil er ab Werk natürlich einen G-Cut hat. Der kann nur bleifrei gewesen sein. Ja. Die Krux bei normalen, also traditionellen Kraftstoffen aus Erdöl ist ja, dass da alle möglichen Sachen drin sind, die eigentlich da nicht zu suchen haben. Zum Beispiel Schwefel. Ja, und die aus der Verbrennung heraus entstehen dann eben Verbrennungsprodukte, die zum Beispiel das Motoröl chemisch beeinflussen, es verändern, sauer werden lassen, was dergleichen mehr denkbar ist. Und natürlich auch die Schmierfähigkeit herabsetzt. Wenn man jetzt einen idealen Kraftstoff hat, der auch ideal sauber verbrennt, kann zum Beispiel eben das Motoröl länger im Motor bleiben. Also da hat man dann auch nochmal einen Umweltvorteil, wenn man eben kein Altöl oder nicht so häufig Altöl produziert und natürlich die Schmierfähigkeit auch länger besser ist. Das heißt, der Verschleiß sinkt. Ist natürlich ziemlich akademisch, diese Überlegung. Ja, aber die musst du ja anstellen, wenn du tatsächlich weiter Verbrennungsmotoren bauen willst. Was naja, die Überlegung, na klar, und jetzt im Zusammenhang mit dem mit der EU-Diskussion über ein Verbot von neuen Verbrennungsfahrzeugen ab dem Jahr 2035 hat ja die Thematik E-Fuel weiter in die Öffentlichkeit Ja. Ja, also muss man sagen, seitdem plötzlich taucht es überall in der Zeitung auf. Ja, natürlich, weil natürlich, also du hast im Grunde zwei Komplexe. Du hast eine Partei, die FDP, die vor vielen, vielen Jahren in eine Richtung abgebogen ist, die FDP praktisch keine Alleinstellungsmerkmale mehr haben lässt. Also alles, wofür die FDP bundespolitisch steht, das können alle anderen Parteien mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als machen die FDP. Sie aber nicht. Darum geht's gar nicht. Es geht wirklich nicht um, das ist einfach nur eine Strukturbeschreibung. Ich bewerte das gar nicht. So, und jetzt sucht die FDP natürlich, im Übrigen genau wie die Union gerade in der Opposition, ist auch nichts anderes. Jetzt sucht die FDP natürlich nach irgendetwas, woran sie ein Alleinstellungsmerkmal sich erzeugen kann. Und das sind halt das, was Lindner vor vielen Jahren schon gesagt hat, die smarten technischen Entwicklungen, die uns auf dem Weg zum Klima, aus der Klimakrise oder zumindest Einfrieren der Klimakrise helfen könnten. Die greifen da nach einem Strohhalm und darum propagieren die das so stark. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, das ist im Wesentlichen ein Versuch, beziehungsweise der gelungene Versuch, der Industrielobby, und zwar der Zulieferindustrielobby, dafür zu sorgen, dass den Leuten, den Konsumenten irgendwie eingebläut wird, der Verbrennungsmotor wird noch 100 Jahre weiter existieren. Naja, diese E-Fuels wird er ja. Also wir reden ja jetzt in alten Autos, ja. Nein, nicht in alten Autos. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Gegenden, Andreas, auf dieser Welt, weiterhin auch neue Verbrennungsmotoren eingesetzt werden. Aber die werden auch keine E-Fuels verbrennen. Nein, das Zeug hat im PKW hat das Zeug einen Wirkungsgrad von 15%. Das heißt übrigens genauso wie der andere Sprit auch. Ja, ist richtig. Ja, der ändert sich nicht, der Wirkungsgrad. Nee, der wird nicht besser, aber auch nicht schlechter. Nee, aber du hast halt keine Alternative zum anderen Sprit gehabt die letzte Zeit. Jetzt hast du die Alternative, das heißt die Primärenergie, die du brauchst, um ganz am Ende 15% Wirkungsgrad rauszuholen, wenn du die direkt in den Wagen leitest, hast du 80% Wirkungsgrad. Das heißt, E-Fuels sind irgendwo zwischen 4 und 6 Mal teurer pro Kilometer als direkt Strom zu tanken. Pass auf, halte ich das wirklich für ein völliges Hirngespinst und einen guten politischen Trick, um den Leuten zu verkaufen, dass sie weiter Verbrennungsmotoren ruhig kaufen können, weil das nächste Problem ist nämlich, was du ja auch immer sagst, so ein Verbrenner, also ein modernes Auto ist nach 7 Jahren wirtschaftlich im Grunde durch. So. Das heißt, jeder, der anfängt zu rechnen und es wirklich sich ehrlich macht, wie man so schön sagt, müsste in spätestens 3, 4, vielleicht 5 Jahren aufhören, einen Verbrennungsmotor zu kaufen, weil er das Ding gebraucht gar nicht mehr so verkauft kriegt, wie er es verkauft kriegen müsste, um genug Geld zu haben für ein neues Fahrzeug. Übrigens mit Elektroautos genauso. Ja, versuch doch heute mal einen BMW i3 von 2016 gebraucht zu verkaufen. Versuch in 5 Jahren ein heute neues Elektroauto zu verkaufen. Ich glaube, da sieht die Sache schon ganz anders aus. Weil du heute die ordentlichen Reichweiten hast, die ordentlichen Ausstattungen. Du kriegst heute überhaupt erstmal ein Elektroauto von Mercedes und so was. Naja, gut, klar, aber das. Pass auf, aber diese Speicheridee, ja, dass man sagt, okay, wir haben hier überschüssigen Strom, wir haben Verbundnetze sind scheiße, wir speichern das jetzt hier in Wasserstoff und leiten es hinterher wieder aus, um unmittelbar wieder Strom zu produzieren. Völlig okay. Aber daraus für den Massenmarkt Treibstoff zu machen, das halte ich für, wie gesagt, also sehr guten Lobbyismus, aber für davon war ja auch gar nicht die Rede. Ja. Es geht jetzt erstmal grundsätzlich um E-Fuels. Ja, du hast völlig recht. Man muss um 1 Liter E-Fuel, ich mache es jetzt mal ein bisschen populärwissenschaftlich, um 1 Liter E-Fuel herzustellen, muss man erstmal 4 Liter anderen Kraftstoff verbrennen. Ja, sozusagen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber so in der Größenordnung wird es ungefähr hinkommen. Naja, 50%. Ja. So. Das heißt, jetzt ist natürlich, wenn man ins Jahr 2035 guckt, und es kommt alles so, wie es jetzt in der Zeitung steht, also es werden keine neuen Verbrenner mehr zugelassen, ab dann gibt's ja noch Verbrenner. Ja, klar. Nicht der Altbestand. Aber wir werden ja nicht aufhören, also die petrochemische Industrie wird ja nicht schlagartig aufhören zu existieren. Wir werden halt einfach weiter Diesel und Benzin verbrennen, nur halt nicht mehr so viel. Ja, gut, aber also, das ist natürlich jetzt, was den CO2-Ausstoß betrifft, nicht neutral. Nicht denn im. Aber du kriegst trotzdem, also wenn du da recht... Man kann es selbstverständlich kaufen. Wie es dann steuerlich belastet wird, steht auf einer anderen Seite. Das ist ja was, sowieso. Aber was bei E-Fuels eben sexy ist, ist A, die Energiespeicherfähigkeit. Und selbst wenn es nur 15% sind, wenn man 15% vom Überschussstrom speichern könnte, für später aufheben, ja, es wäre ein Gottesgeschenk. Davon ist im Moment nichts zu sehen und zu hören. Jetzt bauen wir gerade neue Batterien, also neue Akkutechnik. Die Kattel hier, dieser Chinese, der macht ja da seine Natrium-Dinger. Was ich wirklich beeindruckend finde an der ganzen Sache ist, wir diskutieren hier gerade darüber, dass wir hurra in der Lage sein werden, 15% von 1%, ne, weil wir speichern ja nicht 15% allen überflüssigen Strom. Nein. Worüber wir gar nicht diskutieren, auch gesellschaftlich gar nicht diskutieren, ist, warum speichern wir den Strom nicht in Batterien, die wir neben die Windräder stellen oder ähnliches? Warum bauen wir nicht große Redox-Flow-Batterieanlagen, in denen wir den Strom unmittelbar chemisch dann in dem Fall speichern können und mit vielleicht 20% Verlust statt 85% Verlust wieder abrufen. Weißt du die Antwort auf die Frage? Wie ich eben schon sagte, es geht darum, den Leuten das Brummbrumm nicht wegzunehmen. Ich glaube guck dir doch mal die Zulieferindustrie nur an. Du brauchst, wenn du wirklich hingehst und sagst, gut, wir forcieren jetzt Elektroflotte, ja, dann sind alle, die am Antriebsstrang irgendwie beteiligt sind, die können ihren Laden zumachen. Klar. Und die lobbyieren ja gerade, weil es ist ja nicht die Automobilindustrie. Na ja, gut, also an sich. Lassen wir das mal weg. Wenn du sagst, den Leuten, also sprich dem Endverbraucher, genau, seinen Verbrennungsmotor wegzunehmen, ich glaube, das Umdenken setzt ja längst ein. Ja, da gibt's eben noch so ein paar Komforteinbußen und vielleicht auch ein bisschen Preisüberlegungen. Setzt das wirklich ein? Ja, das Gefühl. Das setzt ein. Also auf jeden Fall bei den Leuten, die, sagen wir mal im Metropolenbereich wohnen, obwohl es für die eigentlich mehr oder weniger sinnlos und auch ungeeignet ist. Sowieso, du meinst das überhaupt PKW? Ja, klar. Da brauchen wir ja gar nicht. Ja, ja. Genau, jetzt sollte man es auch nicht verbieten. Also wer so ein Ding haben will, soll sich es eben kaufen. Und der soll sich meinetwegen auch einen Verbrenner kaufen. Ja, aber es gibt eben Auswirkungen auf den Rest der Welt. Also wenn man sich so ein Vehikel anschafft, in der einen oder anderen Art. Entweder findet da keine Ladesäule in erreichbarer Nähe oder er muss hohe, was weiß ich, CO2 und Ökosteuern bezahlen, weil er eben mit irgendeinem alten Verbrenner fahren will, etc. etc. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich würde da nicht mit Ver- und Geboten arbeiten. Das Angebot muss da sein und da bin ich auf jeden Fall bei der FDP. Technologieoffenheit. Technologieoffenheit, aber nur mit dem Mittel der hohen Subvention, weil es ist ja jetzt nicht so, dass die FDP sagt, na ja, wir wollen es nicht verbieten, sondern die FDP sagt ja implizit zumindest gerade, und das werden wir fördern, und zwar mit sehr, sehr viel Geld. Und gleichzeitig stellt sich die FDP und sagt, wir könnten jetzt auch langsam mal die Förderung für Elektrofahrzeuge abschaffen. Ja, gleichzeitig. Das ist halt Augenwischerei, was die machen. Was heißt denn das, wenn du das mit so einem kritischen Unterton sagst, dann heißt das ja für mich, also so verstehe ich es jedenfalls, wenn die FDP die Förderung für Elektrofahrzeuge abschaffen will, dann kann sich das keiner mehr leisten und dann wird die Entwicklung der Elektromobilität gebremst. Nee, das sage ich nicht, sondern ich sage, die tun so, als wären sie technologieoffen. Dabei wollen sie einfach nur eine Technologie mit aller ihr zur Verfügung stehender Macht in einen Markt drängen, der diese Technologie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar nicht braucht. Gut. Das ist, was ich sage. Und da rede ich jetzt nicht von Stromspeichern, um daraus wieder Strom zu erzeugen, wenn Dunkelflaute ist, ja, sondern wirklich individueller Personennahverkehr, wollte ich gerade sagen, individuelles Fahren, also PKW-Fahren. Selbstbestimmte individuelle Mobilität. Ich halte das für eine unfassbare Augenwischerei, die hervorragend funktioniert. Ja, also jetzt mal so akademisch betrachtet ist das wirklich ein ganz, ganz cleverer Schachzug, ne? Weil es fahren alle völlig drauf ab und bilden sich jetzt ein, sie könnten auch, hurra, wir können unseren Verbrennungsmotor ewig und 3 Tage weiterfahren. Und nochmal, ich glaube außerdem, dass das vielleicht merken sie es gar nicht selbst, aber das macht was mit dem Gebrauchtmarkt. Das macht dein Gebrauchtfahrzeug wertvoller. Wenn du dir einfach nur einbilden kannst, dass es ja auch in 20 Jahren noch Sprit für mein Gebrauchtfahrzeug gibt. Und was du dabei natürlich ausblendest. Gibt's ja auch. Ja, aber was du ausblendest ist, der ist garantiert nicht billiger als der Petrosprit. Es sei denn, da kommen halt so absurde Steuern drauf. Dass naja, im Augenblick, pass auf, im Augenblick kostet so ein Liter E-Fuel 4 Euro, glaube ich, so in dem Dreh. Da würden natürlich Skalierungseffekte einsetzen, wenn der in größerem Stil hergestellt würde. Doch. Und außerdem ist ja, da fallen ja da zum Beispiel die CO2-Abgabe weg, da fällt die Ökosteuer weg, weil es ja. Du musst aber diesen Strom erstmal haben und den haben wir ja gar nicht. Man muss den Strom erstmal haben. Das natürlich haben wir ihn im Moment nicht. Ja, aber es sind alles denkbare Szenarien. Ja. Es wird ja auch in anderer Richtung, wird ja auch immer, und in Zukunft werden wir. Ja, es wird immer, es ist alles konjunktivistisch, was da steht. Ja, natürlich. Mache ich seit Jahren. Ja, wenn es um Mobilität geht, da wird immer, was in Zukunft alles möglich sein wird. Interessant ist aber für die meisten Leute, was ist denn, wenn ich jetzt vor die Tür gehe? Ja. Jetzt, heute. Ja. Ja. Da ist von all dem, was in Zukunft möglich sein wird, fast nichts realisiert. Da ist fast nichts von dem realisiert, was vor 20 Jahren Zukunft hätte sein können, weil es nicht hat realisiert werden sollen politisch. Ne? Na gut, warum das, auch immer. Ja, ja. Es ist nicht realisiert. Und weil die Leute es nicht haben wollten. Warum? Ich sag doch, warum auch immer. Ne? Hm? Also es ist in der Tat so. Ja, ja, aber die Leute wollen es halt nicht haben. Also du hättest ja vor 20 Jahren, hätten wir ja Wahlentscheidungen treffen können, die dazu führen, dass wir heute nicht über E-Fuels reden müssen, sondern ordentlich die Autoindustrie dafür dissen können, dass sie nicht endlich mal elektrische Kleinwagen mit 1000 Kilometern Reichweite brauchen. Ja, na gut, okay. Aber wir mit dem Windrad betanken, das auf dem Tempelhofer Feld steht, wo ich mich frage, warum da keins steht. Aber wir haben, das ist eben die normative Kraft des Faktischen. Ja. Wir müssen damit leben und damit können wir fast schon das Thema E-Fuel für heute beerdigen. Findest du? Ja. Na gut. Ich dachte, wir reden noch ein bisschen über grünen Wasserstoff, was ja auch so ein Mythos ist. Aber gut. Andreas Kessler, vielen Dank. Bis bald. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.